Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Media 360 Podcasts. Dies ist jetzt die Pilotfolge, die allererste Folge. Ich hatte einfach mal Lust, einen Podcast aufzunehmen und werde jetzt mal schauen, wie gut das funktioniert oder wie schlecht das funktioniert. Und ähnlich wie im 360 Magazin nehme ich mir entweder Filme oder Spiele oder Serien vor, die ich in diesem Fall jetzt, wie in dieser Ausgabe, kürzlich erst geschaut habe und werde darüber ein bisschen reden. Oder ich werde vielleicht auch, wenn es in späteren Ausgaben auch anderen Stoff gibt, über den man reden könnte, über Anime oder über DVD und Blu-ray Releases, keine Ahnung, da wird sich schon was finden. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit den Serien, die ich geschaut habe in letzter Zeit. Da ist vor allem an erster Stelle Sherlock, die dritte Staffel. Da habe ich auch schon was geschrieben dazu auf meinem Blog, wie ich da die erste Folge fand. Und auch mit den beiden folgenden Serien, Episoden muss ich sagen, dass die Qualität erhalten geblieben ist. Also es ist wirklich Sherlock, dritte Staffel ist wirklich sehr, sehr gut wieder gelungen. Die zweite Folge, die in der ersten und zweiten Staffel jeweils die eher schlechtere Folge war, also es gab immer Folge 1 und 3 waren jeweils von den ersten beiden Staffeln so die Highlights. Ich muss sagen, dass mir diese zweite Folge jetzt mittlerweile in der dritten Staffel sehr gut gefallen hat. Also es war ja in der zweiten Folge die Hochzeit von Watson und da gab es die lustige Rede von Sherlock, die sich über fast die ganze Folge zieht und die Anekdoten, die er erzählt, und besonders gut gefiel mir da Story von Watson und Sherlock, wie sie quasi ausgegangen sind und sich mal betrunken haben und dann versucht haben, im Delirium noch einen Fall zu lösen. Das war sehr lustig. Und auch das Finale hat mir eigentlich gut gefallen, aber ich muss sagen, fand ich es doch schwächer als das Finale von der zweiten Staffel. Also es gab wirklich wieder ganz schön krasse Twists drin, die waren diesmal aber nicht direkt am Ende, sondern eher ja so Anfang und zwischen Anfang und Mitte so irgendwo. Ich will jetzt nicht direkt spoilen, was dieser Twist war, weil die Leute, die es gesehen haben, werden sowieso wissen, was ich meine. Auf jeden Fall haben sie da wirklich, da dachte ich wirklich, da tun sie jetzt, in diesem Moment tun sie wirklich alles so auf den Kopf stellen und diese ganzen Sachen, Ereignisse, die in den vorigen Folgen passiert sind, so ein bisschen redundant machen, sag ich mal. Aber sie haben dann noch relativ schnell wieder den Normalzustand erreicht. Also der Twist schien am Anfang wirklich krass und schwerwiegend zu sein, aber hat sich dann doch nicht als so verändernd herausgestellt. Und auch das eigentliche Finale, das war auch wirklich wieder ein Schock am Ende, aber auch dieser wurde wieder relativ schnell nichtig gemacht. Also man muss aber auch zur Fairheit sagen, das Ende von der zweiten Staffel kann man auch schwerlich überbieten. Also den Tod von den angeblichen Tod von Sherlock in irgendwie Dramatik zu überbieten, das wird auf jeden Fall schwer. Aber wie gesagt, jetzt dritte Staffel ist vorbei, war wirklich wieder sehr gut. Hier die Producer von Sherlock-Serie haben ja bisher auch gemeint, dass sie für Staffel 4 und 5 bereits Konzepte ausgearbeitet haben und unter anderem soll angeblich die besten Ideen sollen jetzt erst noch kommen mit den Staffeln. Also die Leute haben sich zusammengesetzt und haben da Sachen besprochen und sind offenbar auf Ideen gekommen, die wahrscheinlich die besten Sherlock-Folgen erst noch ausmachen werden. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das stimmt, und freue mich auf jeden Fall schon mal auf alles, was da noch kommen mag. Auch noch gesehen habe ich die ersten beiden Staffeln der englischen Serie Misfits. Die ist in England bereits fertig gelaufen. Es gibt insgesamt 5 Staffeln. Und ich habe, ja, wie gesagt, die ersten beiden Staffeln gesehen. Und das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also, das läuft jetzt auch schon seit einer Weile. Also, ich glaube, die erste Staffel kam 2009 raus. Und Misfits ist eine Serie, es ist nicht so einfach zu kategorisieren. Also, es gibt auf jeden Fall verschiedene Elemente. Ich würde sagen, hauptsächlich ist diese Serie eine Dramaserie. Es gibt aber auch sehr großen Humoranteil, also auch großen Comedyanteil. Es ist sehr derber Humor teilweise. Die ganzen Charaktere sind sehr, ja, asozial, könnte man schon fast sagen. Es handelt von 5 jugendlichen Straftätern, die alle ja, wegen Dingen, die sie begangen haben, Öffentlichkeitsarbeit leisten müssen und sich so zusammen, ja, so zusammen in ihre Fünfergruppe gelangen. Und eines Tages umgibt die Welt ein seltsamer Sturm, also irgendwie scheint es überall auf der Welt oder zumindest großflächig gewesen zu sein. Und dieser Sturm, diese Blitze dieses Sturmes reißen viele Leute auf der Welt. Jetzt habe ich eigentlich schon fast gespoilt. Also auf jeden Fall, diese 5 Jugendliche werden von diesem Sturm getroffen. Und nicht nur sie, sondern auch andere Leute. Und dieser Sturm hat offenbar den Leuten Superkräfte verliehen. Also einer von diesen 5 Leuten kann sich unsichtbar machen, anschließen, der andere kann die Zeit zurückspulen und damit Ereignisse aus der Vergangenheit, die falsch gelaufen sind, wieder richtig zu biegen. Und so entwickeln sich, also das bietet auf jeden Fall schon mal Grundstoff für eine relativ interessante Serie. Misfits würde ich sagen, zumindest ist in den ersten beiden Staffeln auf jeden Fall sehr gut. Also sehr lustig teilweise auch. Also es gibt hier einen Charakter, der heißt in der Serie Nathan Young und wird gespielt von Robert Sheehan. Ich habe ihn auch nicht gekannt davor. Auf jeden Fall, der spielt hier seinen Charakter wunderbar, genial, als asozialen Idioten eigentlich. Ist eigentlich einer, den man hassen und verachten müsste, aber der ist trotzdem so lustig einfach teilweise. Ja, und dadurch, dass diese Fähigkeiten wirklich speziell sind, also es sind nicht die typischen Superheldenfähigkeiten wie ich kann rumfliegen oder ich kann Laser aus meinen Augen verschießen, Sachen, die man kennt, sondern es sind einfach so teilweise auch sehr absurde Kräfte einfach. Und so freut man sich halt mit jeder nächsten Folge und freut sich schon, ach, mit welcher Fähigkeit werden jetzt diese 5 Leute ja, in der nächsten Folge quasi konfrontiert. Ja, die ganze Gruppe, also ich muss sagen, abseits von Nathan Young, jetzt kommen wir hier zu dem Problem, das ich ein bisschen habe. Ich habe auch den Anfang der dritten Staffel gesehen und dann spontan keine Lust mehr gehabt, was darauf zu schließen ist, dass Nathan Young, die Rolle von ihm, nicht mehr dabei ist in der dritten Staffel. Und ich muss sagen, von den Charakteren her war er auf jeden Fall so ein bisschen die Instanz, die alles so zusammengehalten hat. Zumindest kam mir das so vor. Also, die anderen Charakter fand ich wirklich teilweise sehr, sehr blass und auch irgendwie uninteressant. Also, bis auf hier Simon, der auch noch quasi einer ist, der gar nicht so wirklich in diese Gruppe reinpasst, weil er ist irgendwie ganz lieb und nett und ist eigentlich auch eher schüchtern und ist eigentlich auch eher da so wegen unglücklichen Ereignissen quasi, sag ich mal. Ja gut, das ist jetzt eigentlich gelogen wegen unglücklichen Ereignissen, aber er passt auf jeden Fall nicht zum Rest des Teams. Und er hat doch, er, also ihm wurden ganz interessante Geschichten geschrieben, aber wirklich die interessantesten Stories, Einzelstories der Charaktere waren wirklich in den ersten beiden Staffeln von Nathan, muss ich sagen. In der dritten Staffel wird er quasi halt aus der Serie rausgenommen und wird aber ersetzt mit einem anderen Charakter, der im Grunde dieselbe Rolle ausübt wie Nathan, quasi der Comic Relief ist und so ein bisschen als ja, Gruppenanführer, sag ich mal, fungiert. Ja, die hat mir leider aber auch nicht gefallen, diese Rolle. Also ich fand einfach diesen Charakter nicht interessant und habe deswegen auch momentan wenig Lust, mir die weiteren Staffeln anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob ich da nochmal einen Blick reinwagen soll. Das Gute ist, dass es keine wirklich große übergreifende Geschichte gibt. Also es gibt eine Sache, die sie da eingebaut haben in Staffeln 1 und 2. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit Staffel 2 erst war oder schon in Staffel 1. Aber es gibt kein wirklich großes einziges Ziel, das so verfolgt wird. Also ich habe jetzt nach den ersten beiden Staffeln, die könnte ich jetzt auch so gesehen haben, also das ohne jetzt weitere Staffeln mir anschauen zu müssen, sag ich mal. Also das reicht für mich als Ende aus, um jetzt da nicht verzweifelt nach irgendwelchen weiteren Aufklärungen suchen zu müssen, warten zu müssen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu Misfits sozusagen habe. Also die ersten beiden Staffeln top, in der dritten Staffel kein Nathan Young mehr. Wer sich trotzdem anschauen will, ja, habt Spaß. Sie haben auch wirklich teilweise sehr, sehr gute Ideen, die in die Folgen halt eingebaut werden. Also diese Folgen stehen halt, wie gesagt, schon relativ für sich so allein. Aber die ganze Umsetzung ist teilweise echt sehr smart gemacht und oft will man auch einfach nur irgendwie seinen Hut zücken davor, vor der guten Idee, die gerade verbaut wurde oder den Gag, der gerade irgendwie abgefeiert wurde. Also es ist schon wirklich sehr auf einem sehr hohen Niveau. Das muss man der Serie schon lassen. Ja. Ja, und die letzte Serie, die ich noch gesehen habe in letzter Zeit, ist House of Cards. Ist ja das neue Steckenpferd von Netflix. Quasi Netflix, ein Internetanbieter, ähnlich wie WatchEver hier in Deutschland. Ein Serien- und Filmportal in Amerika. Und die sind jetzt mittlerweile auch eingestiegen in die Produktion von Serien, haben da jetzt drei Stück produziert. House of Cards, Orange is the New Black und noch eine, deren Name mir aber jetzt gerade nicht einfällt. Und ja, auf jeden Fall, diese drei Serien sind offenbar auch alle sehr auf einem sehr hohen Niveau. Und also ich habe davon jetzt nur House of Cards gesehen, die erste Staffel. Die zweite ist ja auch schon jetzt offenbar in den Startlöchern oder zumindest bekannt gegeben, dass jetzt eine kommt. Und die erste Staffel habe ich jetzt auch noch nicht ganz komplett gesehen. Ich kann jetzt nur so einen ersten Eindruck geben. Ich habe, glaube ich, die Hälfte der Folgen gesehen. Ich muss auch sagen, auch eine sehr, sehr gute Serie. Also der Hauptcharakter ist ja hier, wird gespielt von, wie heißt er nochmal? Ja, diesem Typen, ne? Kevin Spacey, genau, so heißt er. Und der spielt hier diesen, also die Serie beginnt so quasi, dass offenbar nach einer, ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Partei er angehört, entweder Demokraten oder Republikaner. Auf jeden Fall, seine Partei hat es offenbar geschafft und sein Kandidat hat es geschafft. Der Präsident wurde quasi gewählt und ihm wurde eigentlich versprochen, dass er die Rolle des Vizepräsidenten bekommt. Allerdings lief da offenbar was anders, als er es gehofft hatte, und er hat diese Rolle eben nicht bekommen. Und so beginnt dann halt eine Intrigenspinnerei, eine Machtspinnerei von ihm, wie er halt versucht, dann quasi aus dem Inneren dieses ganze System irgendwie für sich zu gewinnen und einen Einfluss auszuüben, wo er nur kann. Er schafft es dann irgendwie, dass einer der Leute, die unter ihnen stehen, der hat ein Problem eben mit Drogen und mit anderen Sachen, die eben sehr prekär werden, wenn die an die Öffentlichkeit kommen. Und er schafft es dann halt, diesen zum Beispiel für sich zu gewinnen, indem er sagt, ich verheimliche das für dich, solange du tust, was ich von dir verlange. Und so tut er halt quasi die ganze Regie, die ganzen Leute in dieser Politik quasi beeinflussen. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Also man erfährt auch so ein bisschen. Es ist wirklich eine sehr politische Serie, also man muss schon sehr gut aufpassen teilweise, weil es auch nicht einfach ist zu verfolgen. Also es ist, oft ist es auch sehr simpel, also es zeigt, wie simpel Politik teilweise einfach in den USA funktionieren kann. Also um jetzt mal Klartext zu sprechen, wie dumm manche Leute, manchmal das Volk auch ist, wenn es um Politik geht. Das wird auch wirklich aufs Bitterböseste teilweise parodiert. Aber es ist trotzdem auf einem sehr, also es ist, man muss schon wirklich aufpassen, wie ich gesagt habe. Sehr gut, um alles richtig mitzubekommen. Und was sie auch eingebaut haben, was ich ziemlich gut fand, was ich bisher auch noch nicht so gesehen habe in der Serie oder im Film, ist, sind die die Dialoge beziehungsweise Monologe, die hier Kevin Bacon, Kevin Spacey, Entschuldigung, mit dem Publikum führt. Und das manchmal, also es ist wirklich gut gemacht. Man muss sich so vorstellen, er ist gerade in einem Dialog mit irgendeinem anderen Person in der Serie und manchmal dreht er sich dann mitten im Dialog um Richtung Kamera und sagt dann quasi in die Kamera seine Gedanken, ein Off-Text. Dann spricht mit irgendjemandem, sagt, dreht sich zur Kamera um und sagt dann, ich musste jetzt hier so und so reagieren, weil sonst hätte er mir nicht geglaubt oder wäre nicht auf meiner Seite. Das ist wirklich auch, also das klang jetzt sehr unlustig, aber diese ganzen ja, Monologe sind wirklich sehr gut gemacht, also diese Gedankengänge eigentlich von ihm. Was bleibt noch zu sagen zu House of Cards? Wie gesagt, eine sehr politische Serie. Drama, es ist auch, was ein bisschen zu kurz kommt, ist irgendwie dieses ganze Persönliche, also diese ganze Charakterbezogene, finde ich. Weil das wird, ist schon sehr, auf einer sehr, sehr kalten Ebene, sage ich mal, zwischen den ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich finde die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau sehr merkwürdig, um ehrlich zu sein. Und dann gibt es da noch andere Charaktere, bei denen es ein bisschen besser gelungen ist. Also ich glaube, bei ihm, also so wie das mit ihm und der Frau halt gedacht ist, ist es ja auch gedacht, glaube ich. Also das ist ja nicht schlechtes Acting oder schlechtes Writing, aber ich finde, da fehlt teilweise so ein bisschen die Persönlichkeit. Irgendwie das Menschliche. Das ist ein sehr unmenschliche Serie, sage ich mal. Also schon sehr viel. Eigentlich Kevin Spacey spielt auch keinen wirklichen Protagonisten, wo man jetzt sagen kann, hey, das ist irgendwie eine Figur, wo ich irgendwie dahinter stehe, sondern er ist oft auch einfach ein riesiges Arschloch. Und ja, also man muss drauf stehen auf so eine Art von Serie quasi ohne einen richtigen Heldenprotagonisten, sage ich mal. Ja, also das waren jetzt die Serien, die ich geschaut habe. Sprechen wollte ich jetzt noch kurz über zwei Filme, die ich geschaut habe, zudem in letzter Zeit. Die sind jetzt beide schon ein bisschen älter. Ich habe die halt bisher nicht gesehen, und konnte sie jetzt glücklicherweise dank Watch Ever nachholen. Und einer davon ist der Film Mulholland Drive, also von David Lynch einer. Ich habe bisher noch keinen David Lynch-Film gesehen, also davor hatte ich noch keinen gesehen, jetzt habe ich natürlich einen gesehen. Und war mit der Machart von seinen Filmen nicht vertraut, beziehungsweise ich habe nur quasi gehört, dass seine Filme oft sehr verwirrend sein sollen und irgendwie auch verstörend und man weiß gar nicht, was passiert und was da abgeht. Und das kann ich jetzt bestätigen, nachdem ich mal Holland Drive gesehen habe. Denn was es da jetzt wirklich ging, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also er ist ehrlich gesagt, also ich habe erwartet, dass es sogar noch verwirrender ist, diese Machart von David Lynch. Also dass quasi das als merkwürdiger Kunstfilm daherkommt. Mulholland Drive, ich habe die anderen wie gesagt nicht gesehen, aber Mulholland Drive ist ja relativ down to earth, sage ich mal, bis zu einem gewissen Punkt, an dem mich der Film dann auch irgendwie verlassen hat, so auf der verständlichen Ebene. Und irgendwie muss ich aber auch sagen, dass er mich auch fasziniert hat. Also dieses ganze sich Theorien entspinnen, das ich dann irgendwie danach hatte. Also das erste, was ich gemacht habe, nachdem der Film fertig war, war erstens What the fuck denken und dann im Internet nach irgendwelchen Interpretationen suchen. Und was ich dann gelesen habe, war nur, dass David Lynch nicht will, dass man irgendwie großartig da rumdenkt und interpretiert, sondern dass man den Film so erlebt, wie man ihn erlebt hat. Ja, ich bin mir auch oft nicht sicher bei solchen Filmen. Also gegen Ende wurde es schon wirklich. Also ich mag Filme, die wirklich einfach offene Handlungsstränge, sag ich mal, beinhalten oder vielleicht auch ein offenes Ende haben oder ein bisschen Eigenarbeit, auch Denkarbeit erfordern. Finde ich eigentlich immer gut. Aber wenn ein Film so endet, vor allem wie Mulholland Drive, wo ich einfach nichts raff, dann weiß ich nicht, ob sich da jemand einfach irgendwie pro Tag 60 komische Ideen aufschreibt und dann alle irgendwie irgendwann in einem Film zusammenbaut und dann eine grobe Geschichte drüber spannt, oder ob da einer wirklich sich irgendwie Gedanken gemacht hat im Voraus und dann halt so einen Film wie Mulholland Drive dreht. Also, ich kann jetzt leider auch die Geschichte nicht mehr ganz zusammenfassen. Also, es war irgendwie so, dass hier eine Person ein Haus, also quasi Schauspielerin, eine Frau, die will Schauspielerin werden, und dann zieht sie da in dieses Haus ein, das irgendwie ihrer Tante gehört, und sie findet dann, also weil sie vorsprechen will für eine Rolle, und sie findet dann auf ihrer Reise, findet sie hier, oder ich weiß gar nicht mehr wie genau, aber sie stößt auf jeden Fall auf eine andere Frau, die gecrashed ist offenbar, einen Autounfall hatte, sich irgendwie Amnesie hat, sich an nichts mehr erinnern kann, und versucht dann mit ihr zusammen irgendwie Bruchstücke aus ihrem alten Leben irgendwie wiederzufinden und sich wieder daran zu erinnern. Das funktioniert dann so lange, bis irgendwann die beiden in dieser besagten Szene sich befinden, in dem Club Silencio hieß er, glaube ich. Und ab diesem Punkt habe ich den Film nicht mehr verstanden, sage ich mal. Alles, was danach passiert, ist wirklich sehr merkwürdig. Ich habe dann gelesen, dass es quasi ab diesem Punkt, also alles davor war ein Traum quasi, und irgendwie ab diesem Punkt hört dieser, versteht die Charakter im Film, dass es ein Traum war. Weiter weiß ich leider jetzt auch nicht, wie das alles da Sinn macht im Film, besonders das Ende, sage ich nochmal, das Ende. Vielleicht muss man den Film auch öfter schauen, um ihn zu verstehen, ich weiß es nicht. Ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Aber irgendwie muss ich auch sagen, ich hätte fast noch Lust, ihn nochmal zu schauen irgendwie. Also ich habe auch eine Liste gefunden mit Sachen im Internet, die man sich quasi beim erneuten Anschauen mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Und vielleicht werde ich mir auch irgendwann so diese Liste dann nehmen und schaue dann zum Beispiel, was für einen Sinn der Anfang macht, wenn man weiß, wie der Film verläuft. Wer weiß. Ja, und der zweite Film, den ich gesehen habe, ist 12 Monkeys. Ein Zeitreise-Apokalypsen-Film mit unter anderem Bruce Willis und Brad Pitt. Brad Pitt, der hier einen wirklich guten, durchgeknallten Psychopathen spielt. Also die Handlung besteht darin, dass in der Zukunft, also ich glaube im Jahre 2035 war es, ein Virus die komplette Menschheit irgendwie ausgelöscht hat, irgendwie 1% oder was hat noch überlebt, und diese Leute sind dann unter die Erde gezogen. Über der Erde ist quasi, also auf der Erde kann man nicht mehr leben. Und diese Leute unter der Erde, die versuchen dann hier leben, erstens mal ein klägliches Leben, ja, ohne saubere Luft und ohne, ja, mit sehr niedrigen Lebensstandards. Und da unten unter der Erde gibt es dann irgendwelche Forscher, die versuchen, ein Mittel gegen diese Pandemie halt zu finden. Und dafür schicken sie Bruce Willis mit einer Zeitmaschine, die sie gebaut haben, in das Jahr, in dem der Virus gerade am Ausbrechen ist, oder beziehungsweise bevor er natürlich ausgebrochen ist, um dort irgendwelche Informationen sammeln zu können, mit denen sie dann in der Gegenwart, also im Jahre 2035, diesen Virus bekämpfen können. Ja, und auf dieser Reise trifft er dann auf eine Psychiaterin, die unter anderem mit ihm dann zusammen versucht, also beziehungsweise er entführt sie im Grunde am Anfang und sie glaubt ihm seine Geschichte erst nicht, dass er aus der Zukunft kommt und ein, dass die Menschheit in, also er landet erst im Jahr 1990 und 1996 ist das Jahr, in dem dann die Pandemie ausbricht letztendlich. Und natürlich glaubt ihm das keiner, dass in 6 Jahren bereits irgendwie 5 Milliarden Menschen weggestorben sein sollen. Und wird dann als passenderweise auch eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt, wo er sie dann auch das erste Mal trifft. Später dann im Jahr 1996 trifft er dann wieder mal auf sie und ich will jetzt nicht den Ausgang der Geschichte verraten, aber es geht natürlich dann darum, ja, kann er diese Informationen, also Bruce Willis, kann er diese Informationen, die nötig sind, um die Pandemie irgendwie, um den Virus irgendwie zu stoppen in der Gegenwart, kann er da Informationen für sammeln oder nicht? Und auf der ein ganz heißer Tipp ist da auf seiner Reise, auf seiner Jagd nach Informationen, das Zeichen der 12 Monkeys. Und er sieht es eben in der Gegenwart. Er wurde quasi einmal am Anfang des Filmes wird er an die Oberfläche geschickt, natürlich irgendwie mit 5 Jacken an und in feiner Montur, also nicht feiner Montur, aber in luftsicheren Kleidung und er wird nochmal verpackt in irgendeine Folie, dass er ja nicht damit in Berührung kommt mit dem Virus, um irgendwelche Proben zu sammeln auf der Erde, also er sammelt da irgendwie Käfer ein oder was. Und dort sieht er dann das Zeichen der 12 Monkeys, auf denen dann dabei steht, we did it, also wir haben es getan. Und dabei ist er, also er sucht dann gleichzeitig nach diesen 12 Monkeys in der Gegenwart, also in der Vergangenheit, beziehungsweise also im Jahr 1996. Der Film ist wirklich, also er hat mir wirklich gut gefallen und ich muss auch sagen, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen Film, der im Gegensatz zu Mulholland Drive auch ein Ende hat, das einen erstmal ein bisschen verwirrt und ein bisschen, also nicht direkt quasi beschrieben wird und erklärt wird, aber das einem genügend Knochen hinwirft, sage ich mal, um selbst auf diverse Lösungen zu kommen, also was am Ende dann passiert. Und ich finde, es ist auch wirklich gut gemacht, also am Ende haben sie wirklich einen guten Twist nochmal drin, der mich auch ganz gut getroffen hat, sage ich mal. Ja, also mir hat der Film wirklich durchgehend gefallen. Er hat jetzt keine wirklichen Hänger oder sowas. Obwohl er, glaube ich, relativ lang geht, so aus den Erinnerungen. Und ja, also ich fand ihn wirklich gut. Ein guter Zeitreisefilm, der sich auch wirklich mit diesem Problem der Zeitreise auseinandersetzt, zumindest in gewissen Punkten und auch da Lösungen bietet, die man jetzt nicht unbedingt erwartet oder die man nicht unbedingt von Zeitreisefilmen gewöhnt ist. Ja, also das war jetzt meine Meinung zu 12 Monkeys. Das war's dann auch von der ersten Ausgabe von Media 360 Podcast. Ich bin gespannt, was für Themen noch alle kommen für zukünftige Ausgaben. Leider jetzt waren es nur Serien und Filme, die ich gesehen habe, weil ich auch nicht wirklich viel jetzt an Medien konsumiert habe in letzter Zeit in diese Richtung. Also nichts Spannendes. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie das ankommt und ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben. Bis dann. Ciao.